Politiker, sie haben mal wieder versagt. Doch niemand ist hier, der den Widerstand wagt. Und das Volk ist feige und so blind. Doch wir Skinheads stehen auf bei Gegenwind. Unsere Zeit wird kommen und unsere Fahnen ziehen im Wind. Unsere Zeit wird kommen und der Sieg wird wieder unser sein. Unsere Zeit wird kommen und unser